Hören und verstehen. Hör gut zu und ergänze F, V oder W. Beinen. 4. Wünschen. 50. Vielleicht. Vor. Woher. Verbringt. Wer bringt? Viertel. Frühstücken. Wie viel? Fertig. Früh. Auf den Bildern siehst du, was vier verschiedene Leute frühstücken. Jetzt hör zu, was sie sagen. Zum Frühstück mag ich Brot und Nuss-Nougat-Creme, aber meine Mutter kauft mir keine. Sie sagt, das ist schlecht für die Zähne. Ich soll essen, was auf den Tisch kommt. Toll ist das nicht. Brot, Käse, Marmelade. Und Kaffee krieg ich auch keinen. Nur Muckefuck oder Kakao. Ich muss früh aufstehen und schlafe, solange es geht. Morgens habe ich dann wenig Zeit und wenig Hunger und trinke schnell eine Tasse Kaffee. Und esse vielleicht ein aufgewärmtes Croissant oder ein halbes Brötchen. Ich lebe gesund. Ein Glas Orangensaft, gleich nach dem Aufstehen und Müsli mit Milch. Danach fühle ich mich echt stark und gehe mit Georg raus. Am liebsten frühstücke ich spät. Dann esse ich zwei Eier mit Schinken, trinke eine Tasse Kaffee dazu und dann noch ein Glas Bier. Aber meistens ist meine Frau da. Dann stehe ich früher auf und trinke nur einen Kaffee. Fürs Training ist das nicht ideal. Aber was soll's?